El Dschihad Mahdi ila Qiyam Saa. Den Dschihad wird es geben bis zum jüngsten Gericht. Diese Religion ohne Wissen funktioniert nicht. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إننا نقاتل ونجاهد في سبيل الله حين انتهكت الأعراب وبلغ الأمر مبلغه وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله إننا نقاتل ونجاهد الله تبارك وتعالى in vielen آيات und Professor Salame verbietet, dass sich die Muslime, dass sie sich streiten, dass sie sich dass sie ständig diskutieren. Warum? Weil das zu Uneinigkeit führt. Das führt, dass wir unsere Kraft verlieren. Das sagt, ich pack's mit denen nicht mehr. Alles, ich gehe meinen Weg alleine. Und er trennt sich von der Jama. Wallahi, das passiert tagtäglich. Er kann mit der Jama nicht arbeiten. Er sieht ein paar Fehler in der Jama. Er arbeitet nicht dran. Und diese, das was wir jetzt gerade erwähnen, Islah, Al-Akharin, arbeitet nicht dran, dass er die anderen, wie sagt man das, verbessert, damit er die Probleme heilt, damit er die Probleme löst mit Koran und Sunna. Er sagt, ich pack's mit denen nicht mehr. Halas, ich gehe meinen Weg alleine. Schnappt sich die Bücher und verschwindet. أحبك يمنا نورا ولا أقدر على فرقك أحبك لو فقدتك يومنا أحيا على ذكرى أحبك لو نسيت الناس كل الناس ما أنساك جبينك شعي منه النور صدق والله من سما تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا Die wahre Gottesfürchtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala Knechten haben die, wer? Al-Ulama, die Gelehrten. Weil er weiß, wie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten will. Wie er Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Ein Jahil weiß das nicht. Und das Beispiel, also zwischen den normalen Muslimen und einem Alim, ist was? Wie Mond im Gegensatz zu den Sternen. Deswegen ist das ist Ilm wichtig. Und damit man ein Alim wird, muss man nicht auf die Universität gehen. Oder auf irgendeine Fakultät. Oder irgendwo irgendwelche islamischen Akademien und sowas. Die meisten islamischen Akademien auf der Welt werden dir so viel Blödsinn beibringen, dass du bis deinem Tod dich von manchen Schubuhat nicht säubern kannst. Das ist die Tatsache. أقوله وافتخر يمه أحبت حب ما يخفى أنا يمه رهن طاعت من يسراك لا يمناك ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالهدى والحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة فمن يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بارك الله فيكم أيها الإخوة Wir machen mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis und Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe und Baraka mit unserem Durus weiter, mit unserem Ders, den wir vor einiger Zeit begonnen haben. Wir haben jetzt, wie ihr wisst, eine kleine Pause gemacht. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht genau erinnern, bei welchem Punkt wir stehen geblieben sind. Wie ihr wisst, unser Ders, über den wir reden, der wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, aber ist ein sehr wichtiger Ders. Ja? Und dieser Vers hat geheißen, wie? Was sind die Voraussetzungen? Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft. Die erste Voraussetzung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, إِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ. Wenn ihr Allah subhanahu wa ta'ala helft, wird er euch helfen. Das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer hält sich an sein Versprechen besser als Allah subhanahu wa ta'ala? Also die erste Voraussetzung, der erste Schart, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft, ist, dass wir ihn subhanahu wa ta'ala helfen, dass wir seiner Religion helfen, dass wir Sunnatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam helfen. Das ist der erste Punkt. Wie helfen wir Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Wir haben einige Punkte erwähnt. Wir werden inshallah ta'ala, wie Bruder Osman sagte, die ersten drei Punkte, ich glaube, wir haben vier Punkte genommen. Wir haben vier Punkte genommen, inshallah ta'ala. Also der erste Punkt, den wir genommen haben, war Iqamatu Tawhid. Iqamatu Tawhid Allahi Azza wa Jal. Dass wir den Tawhid, Tawhidullah, dass wir Allahs Einzigartigkeit richtig verstehen. Das ist das Erste. Ohne dem funktioniert gar nichts. Wenn du den Tawhid mit irgendwas anderes vermischt, mit Schirk oder mit Kufr, nützt das alles nicht. Dein Gebet nützt dir nichts. Du hast dich müde gemacht. Du bist müde geworden auf dieser Dunya mit irgendwelchen Ibadat. Am Ende wirst du gar nichts finden. Ja? Subhanallah. Also, wir sagten, Iqamatu Tawhid. Also den Tawhid, Tawhidullah richtig verstehen und richtig lernen und richtig in die Tat umsetzen. Und wir sagen Allahs Einzigartigkeit. Wir sagen nicht, also manche, also deutsche Übersetzer, die den Tawhid übersetzt haben, haben geschrieben, Vereinigung. Das ist nicht richtig. Vereinigung, sagt man auf Arabisch, Ittihad, vereinigen. Das ist nicht so. Tawhid bedeutet einzigartig in einer bestimmten Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir sagen Tawhidullah, bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit in seinen Taten und seinen Sifat, yani in seinen Eigenschaften und seine Einzigartigkeit, tabaraka wa ta'ala, in den Taten seiner Sklaven, seiner Knechte. Also die Taten, die sie, ihre Ibadat, zu wem sind sie? Einzig und alleine Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagten wir, also ich wiederhole das ganz kurz, schnell meine ich, damit wir dann inshallah ta'ala weitergehen. Wa iqamatu shara'ihi fil ard, subhanahu wa ta'ala. Und dass wir die Scharia auf der Erde richtig praktizieren, richtig in die Tat umsetzen. Du kannst kein Präsident werden, du hast keine Kraft zu kämpfen, du kannst die Scharia bei dir einführen. Du kannst die Scharia bei dir einführen. In deinem Haus. Wenn du nicht der Stärkste in deinem Haus bist, dann in deinem Herzen. Ha? Und in diesem Haus darfst du bleiben, solange du Allah subhanahu wa ta'ala ohne Probleme anbeten darfst. Und solange du keine Probleme hast, was es Islam angeht. Das Haus, in dem du wohnst, ist dasselbe wie der Staat, in dem du wohnst. Solange du Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr anbeten kannst, solange du gezwungen wirst, Allah subhanahu wa ta'ala untreu zu sein, und solange du gezwungen wirst, dass du den Propheten nicht gehörst, musst du ausziehen. Egal, ob es sich um Wohnung handelt, oder Haus, oder Republik, oder Kontinent, du musst ausziehen. Mit der Arbeit? Das ist das allererste Stelle. Richtig. Allah ist der dich für, der dir das Essen gibt. Ich weiß es, ne? Allah ist der subhanahu wa ta'ala, der dich ernährt. Das bin ich 5 Jahre arbeitslos. Naja. طيب وتحاكم إليه وترك ما سوى ذلك من القوانين الوضعية والأحكام البشرية. Wenn du die Scharia einführst, das bedeutet gleichzeitig, dass du nur die Scharia als das wahre System deines Lebens annimmst. Und das bedeutet, dass du alle anderen Systeme abwirfst, die von Menschen sind. Egal um welche Systeme es sich handelt und egal um welche, wie sagt man das? Ja, die Paragraphe es sich handelt. Deine Paragraphe sind was? Qala Allah wa qala Rasul. Dein Paragraph ist das, was Allah gesagt hat und das, was Rasul zusammen gesagt hat. Wenn du das verstanden hast, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Okay, wir wiederholen das ganz schnell. Zweite Sache, Iqamatu Salah, wa Itau Zaka, wal Muhafaza ala al-Amri bil Maruf, wa Nahyan al-Munkar. Und wir haben für diese Sache, die wir erwähnt haben, haben wir auch Beweise gebracht. Ha? Aus Koran. Also manche Ayat, die hier stehen, haben wir erwähnt. Die zweite Sache, die wir damals erwähnt, der zweite Punkt ist, man muss das Gebet praktizieren, Zakat zahlen, weil diese zwei Sachen kann man nicht trennen. Dann haben wir gesagt, Amr bi Maruf wa Nahy an al-Munkar. Das Gute befehlen und das Böse verbieten. Weil ohne dem geht es nicht. Subhanallah, Wallahi. Und das ist die Sache, die diese Umma von den anderen Ummen unterscheidet. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ihr seid das beste Volk, das Allah unter den Menschen gebracht hat. Das Beste. Warum? Ihr seid diejenigen, die das Gute befehlen und das Böse verbieten. Das ist also eine Sache, in der wir uns von den anderen Völkern unterscheiden. Wir werden dann später auch manche Ayat, inshallah, in den nächsten Punkt, den wir ein bisschen länger erklären, einige Sifat von den Mu'minin erwähnen, die wurden in Koran, in Taurat und in Injil und in Koran erwähnt. In Taurat und in Injil, in der Bibel, wurde Allah subhanahu wa ta'ala hat die Mu'minin, die Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Inshallah ta'ala. Taib. Dann haben wir gesagt, Sidku ma Allahi azza wa jal, wa tawakkulu alayhi, wa iltijah ilayhi, wal i'tisam bihi, wal khawfu minhu wahdahu tabaraka wa ta'ala. Also die Ehrlichkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala und das Verlassen nur auf ihn subhanahu wa ta'ala, dass du zu ihm richtig zurückkehrst und ihn, nur ihn als Unterstützung nimmst, tabaraka wa ta'ala, und dass du nur von ihm alleine Angst hast, subhanahu wa ta'ala. Ja? Was sagt der Sheikh in diesem einem Video, wo er erwähnte, wo er den Hadith von Ibn Abbas erwähnte, radiallahu anhu. Und in diesem Zelt, wo er sagt, Ya Gulam, inni uallimuke kelimat. Also die Wörter von Nabi sallallahu alaihi wa sallam zitierte Sheikh Abu Abdullah hafizahullahu ta'ala. Inni uallimuke kelimat, wo Rasul sallallahu alaihi wa sallam zu Abdullah ibn Abbas, wo ihn sagte, Junge, ich werde dir ein paar Wörter beibringen. Ihfazillahi yahfazuk. Pass auf Allah subhanahu wa ta'ala auf, er wird auf dich aufpassen. Ihfazillahi tajidhu tujahik. Pass auf Allah subhanahu wa ta'ala auf seine Religion. Pass auf das auf seine Grenzen. Ja? Du wirst Allah subhanahu wa ta'ala vor dir finden oder neben dir finden. Mit dir finden. Also in dem Sinne, wie klar ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht auf dieser Erde. Und er ist nicht überall. Wer das sagt, ist Kafir. Ohne Zweifel und ohne Meinungsverschiedenheiten. Aber ist mit dir, wie wenn wir sagen, wir sind mit unseren Brüdern in Irak oder wir sind mit unseren Brüdern in Palästin, wir sind zwar nicht dort, aber wir sind mit ihnen. Das ist, also das erkläre ich, damit ihr das besser versteht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala gehört das schönste und das beste Beispiel. Tabarak wa ta'ala. Was sagten wir? La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa, Hadith von Ibn Abbas. Ihfazillahi tajidhu tujahid. In istaante festa'in billah. Wenn du die Hilfe suchst, dann such sie bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so weiter. Ihr kennt den Hadith. Idh istaante festa'in billah wa idh hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Idha sa'alta fas'alillah. Wenn du jemanden fragen willst um etwas, wenn du jemanden bitten willst um etwas, dann bitte Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn du Hilfe bei jemandem suchst, dann such sie bei Allah. Und weiß es. Also sei dir hundertprozentig sicher. لو اجتمع دنيا كلها. وفي رواية ولو اجتمع الناس كلهم أن يدروك ما يدروك إلا ما قد كتبه الله عليك. Wenn sich alle Menschen sammeln würden, um dir einen Schaden zuzufügen, sie können dir nicht zufügen, außer so viel, dir Allah subhanahu wa ta'ala geschrieben hat. Was sagt er vor dem? وَأَلَمْ أَنَّ لَوْ أُمَّ كُلَّهَا اجْتَمَعَتْ لِيَنْفَعُوكَ مَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Und auch wenn sich die Menschen alle sammeln würden, um dir etwas, einen Nutzen zu bringen, sie können dir nur so viel nützen, so viel Allah subhanahu wa ta'ala es will. Wallahi, wenn man diesen Hadith richtig versteht, hat man den Dien verstanden. Es kann dir nichts passieren. Egal was dir passiert. Es nützt nichts, dass du dir den Kopf zerbrichst. Dass du dir zu große Sorgen machst. Allah subhanahu wa ta'ala wollte es. Aber natürlich, also Qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala, kefiqal Qadar, Bestimmung, weiß man wann? Nachdem es passiert ist. Bevor es passiert ist, kannst du mit Qadr nichts entschuldigen oder beweisen. Taib, dass wir inshallah diese Punkte schnell gehen, weil wir haben sie voriges Mal aufgenommen. Jeder kann darauf zurückgehen. Dann haben wir gesagt, At-tasalluh bi silah al-iman wa tawba ila Allah wa rujua ilayhi. وَيَكْذَتُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الْغَفْلَ وَدِيَا. Also, das Bewaffnen mit dem wahren Iman. Also deine größte Waffe ist dein Iman. Wie Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagte, die Jenne ist in meiner Brust. Sie können sie mir nicht wegnehmen, ob sie mich jetzt einsperren oder töten. Meine Jenne ist in meinem Herzen. Ich bin Mu'min, ich bin Allah treu und seinem Propheten, egal was mit mir passiert. Subhanallah. Und wallahi, wie Sheikh sagte, inna hadha al-ilm nurun. Tatsächlich ist dieses Wissen, also das Scharia-Wissen, ist Licht, Nur im wahrsten Sinne des Wortes. Wallahi. Egal in welchem Problem du kommst, du kennst das islamische Gesetz. Du weißt, was Allah subhanahu wa ta'ala über eine bestimmte Sache sagt. Du weißt, was Prophet sallallahu alaihi wa sallam über eine bestimmte Sache sagt. Du hast keine Probleme. Deswegen ist dieses, also das Wissen so wichtig, subhanallah. Viele Shuyukh zum Beispiel, den größten Nutzen findest du von ihm, wenn du seine Durus hörst. Deswegen, viele Shuyukh meiden es mit ihren, ganz besonders in unserer Zeit, meiden es, mit ihren Studenten zusammen zu sitzen, mit ihnen zusammen zu sein. Die kommen, halten einen Vortrag und das war's. Weil sie haben Angst, weil die Zeit ist schwer. Viele Schuyuch sind auf die Probe mit diesen Kuffar und Munafikin und Mushrikin. Und viele haben ihr Sabur verloren. Er denkt sich, wenn ich meinen Schülern einen Vortrag halte, sie werden den Vortrag Qala Allah wa Qala Rasul und Qala Ulema, das werden sie lernen und das werden sie umsetzen. Wenn sie mit mir sind, sie werden bei mir manche Sachen sehen, die nicht gut sind und dann kann ich ihnen alles kaputt machen. Manche Ulema, deswegen erhält ihr einen Vortrag und dann geht er. Du hörst den Vortrag, setzt du ihn in die Praxis um, ne? Und halas, du hast keine Probleme. Aber wenn du mit dem Sheikh zusammen bist, wirst du vielleicht bei ihm etwas sehen, weil er ist ein Mensch, er ist kein Engel, und dann kann das auf dich, wir haben kein Ilm, das kann sich auf dich negativ auswirken. Zum Beispiel, du wirst sehen, er wird wütend. Zum Beispiel, er war im Krieg, ihm platzt sofort der Kragen. Er sieht rot. Zum Beispiel. Oder manche Schuyuch wollen ihre Schüler schützen, indem sie wissen, wenn sie mit mir zusammen sind. Die werden das nicht durchhalten, was ich durchhalte. Was sagt der Hidr zu Musa? Inne kelentes te maya sabra. Du wirst es mit mir nicht schaffen. Wo Musa zu ihm sagte, darf ich dir folgen, damit ich was von dir lerne, damit ich das lerne, was Allah dir beigebracht hat. Was sagt der Hidr? Innaka lan tastati ma ya sabra. Du haltest es, du willst es nicht mit mir aushalten. Du hast nicht die Sabr, die Geduld mit mir. Und das hat sich auch so herausgestellt. Musa hat Sachen gesehen, über die er kein Wissen hatte. Und Hidr hatte das Wissen darüber. Und er hat kein Sabr gemacht. Deswegen, manche Schuyuch wollen ihre Schüler schützen. Nicht, dass jemand dann kommt und sagt, ach, diese Schuyuch, die waren im Fernsehen und haben Tauba gemacht, öffentlich. Nein. Einem Scheich ist es leicht zu sagen, Menschen, alle an die Waffen, wir gehen los. Aber er weiß, das wird nicht lange halten. Weil die meisten Menschen wollen den Islam nicht. Und die meisten Menschen wollen den Dschihad nicht. Die, die den Dschihad wollen, die, die den Schahada wollen, die, die wirklich fi sabilillah sterben wollen, sind wenige. Aber ist das der größte Ziel? Dass du auf Allah subhanahu wa ta'ala Weg stirbst? Das ist Ziel, dein persönliches Ziel. Ja? Aber Ziel der ganzen Nummer ist es was? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala hilfst und seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Jeder auf seine Art und Weise. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber ohne Zweifel, Islam ist wie ein Baum, dessen Ta'am, yani. Früchte. Nein, Ta'am, Ta'amu. Huwa yani ya'kulu minhu. Also, das Baum, dessen Dünger, dessen Essen, das Blut von Shuhada ist. Und Islam kann ohne Shuhada, kann sich nicht ernähren. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall haben wir gesagt, dass sich der Muslim mit dem wahren Iman bewaffnet. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Die wahre Gottesfürchtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala Knechten haben die, wer? Al-ulama, die Gelehrten. Weil er weiß, wie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten will. Wie er Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Ein Jahil weiß das nicht. Und das Beispiel, also zwischen den normalen Muslimen und einem Alim, ist was? Wie Mond im Gegensatz zu den Sternen. Deswegen ist Ilm wichtig. Und damit man ein Alim wird, muss man nicht auf die Universität gehen. Oder auf irgendeine Fakultät. Oder irgendwo irgendwelche islamischen Akademien und sowas. Die meisten islamischen Akademien auf der Welt werden dir so viel Blödsinn beibringen, dass du bis deinem Tod dich von manchen Schubuhat nicht säubern kannst. Das ist die Tatsache. Ich sage ja nicht, Alhamdulillah, man kann viel Nützen lernen, aber die meisten Universitäten und Schulen wollen aus dir einen Murid machen. Einen, der folgt. Wenn sie dir beibringen, dass du Prophet folgst, dann wäre das ja gut, Alhamdulillah. Aber die bringen dir bei, dass du den Königen folgst, dass du den Shuyuch, also unter Anführungszeichen den Ulema des Königs, dass du denen folgst. Das ist die Umma, das ist die Jama'a. Jeder, der daraus kommt, jeder, der die Waffe trägt, jeder, der auf uns losgeht. Die nehmen alle Sahih-Hadithe. Jeder, der auf uns Waffe richtet, gehört nicht zu uns. Das ist ein Sahih-Hadith. Aber sie geben ihn auf wen? Auf dem Ikhwa, auf die Brüder. Die Brüder sind jetzt Hawarij, la hawla wa la quwwata illa billah. Taib, dann sagt mir Tauba ila Allah. Wir wiederholen das schon, inshallah ta'ala. Die Tauba ist was? Reue zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahre Reue. Und die Reue ist ein Zeichen, dass man den Tauhid komplett verstanden hat. Wenn Rasul sallallahu alaihi sagt, man qala la ilaha illa Allah, dakhala jannah. In einer anderen Niwaya. Wer la ilaha illallah sagt, wird in die Jannah kommen. In einer anderen Niwaya, es wird mit meiner Umma, von meiner Umma, eine Gruppe ohne ohne Abrechnung in die Jannah kommen. Dann denkst du dir, ein Mensch hat viele Sünden gemacht und Allah wird ihn nichts fragen. Die Propheten, subhanallah, Adam und Nuh und Ibrahim und Isa und Musa, was haben sie gesagt? Was werden sie sagen, Yomul Qiyamah, wenn die Menschen zu ihnen kommen, um sie zu beten, um sie zu fragen, bittet euren Rabb, dass dass er von uns das weggibt, was uns jetzt... Nein, was jetzt passiert mit uns, was jetzt gerade, was für eine Qual wir jetzt erleben, die Sonne, die Hitze, das Warten. 50.000 Jahre. La hawla wa la quwwata illa billah. Khairan, inshallah. Aywa, kweis. Alle, dieser Hadith bei Imam Muslim, was werden sie sagen, was wird Adam sagen? Allah ist heute so wütend geworden, wie er niemals vorher wütend geworden ist. Das werden alle sagen. Die Zorn Allahs ist an heutigen Tag so groß wie nie zuvor. Und er wird nie wieder so wütend werden danach. Nie wieder. Die Juden haben so schlimme Sachen gemacht. Die haben Propheten getötet. Sie haben offensichtlich in Schirk immer absichtlich, nicht Jahl, die haben Propheten gesehen und die haben die Offenbarungen gesehen. Alles. Die haben es nicht geglaubt. Deswegen hat sich Allah subhanahu wa ta'ala, die haben Allah subhanahu wa ta'ala Zorn ausgelöst. Aber an dem Tag wird Allah ganz böse sein. Und Yawmul Qiyamah wird passieren, wann? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ganz wütend wird. La hawla wa la quwwata illa billah. Und das wird ein schrecklicher Tag. Die Propheten selber haben Angst. Die Propheten selber. Was sagt Adam a.s.? Ihr kommt zu mir. Ich wurde aus der Dschanne wegen einer Sünde vertrieben. Was sagt Ibrahim? Ich habe dreimal gelogen. Und ich muss mich für diese drei Sachen rechtfertigen. Und Allah ist heute ganz böse. Geh zu jemand anderen. Was sagt Musa? Musa sagte, ich habe einen Menschen getötet und mir wurde nicht befohlen, dass ich ihn töte. Wie soll ich das erklären? Wie soll ich mich für diese Tat rechtfertigen? Das sind Propheten, subhanallah. Allah hat ihnen alles verziehen. Wir erwähnen das nicht hier, dass wir sagen, der Prophet hat so viele Sünden. Isa a.s. wird sagen, Allah ist heute ganz wütend, ganz zornig. Wie niemals zuvor. Ich kann euch nicht helfen. Ich muss mir selber heute helfen. Und hat keine Sünden erwähnt. Weil Isa a.s. hat nie eine Sünde gemacht. Deswegen, wir erwähnen das nicht, dass wir sagen, der Prophet hat eine Sünde gemacht und der Prophet eine Sünde. Ihnen wurden die Sünden verziehen. Aber wir reden über eine andere Sache. So, ein Prophet macht sich Sorgen. Was ist mit den Menschen, die keine Propheten sind? Einer von uns wird sich denken, oder würde denken, oh, Wallahi, wenn ich ein Prophet wäre, dann würde ich mir keine Gedanken machen. Wenn du ein Prophet wärst, dann würdest du wahrscheinlich Tag und Nacht weinen. Weil du das wahre Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala hast. Aber die Juhal, wir, die das Wissen nicht haben, leben also in Gafla. Wie sagt man Gafla? Vergesslichkeit. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen sagen wir, das was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, die wahre Gottesfürchtigkeit und richtig Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala haben nur die Gelehrten, die Allah subhanahu wa ta'ala kennengelernt haben. Die das wissen. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Weiß, dass es keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Lerne es mit Beweisen. Diese Umma unterscheidet sich von den heutigen Menschen. Die waren Gläubigen, die waren Mu'minin. Heute unterscheidet sich von allen anderen Menschen, Muslimen oder Nicht-Muslimen. In welcher Sache? Sie lernen. Sie lernen Allah subhanahu wa ta'ala Religion. Taib. Und das Zurückgehen zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass du richtig Tauba machst und dass du endlich mal zu Allah zurückfindest. Und das, was vorher war, dass du das, wie sagt man das, begräbst. Ja, und dass du nicht mehr, wa yaqsatul muslimin mimma hum fihi min al-ghafla. Und dass du die anderen Muslimin, die anderen Brüder, dass du daran arbeitest, dass du sie wieder erwächst zum Leben, dass du sie wieder aus dem Schlaf, aus dem tiefen Schlaf, in dem sie, wir werden viele Brüder finden, gestern war er Mashallah, gestern war er Mashallah, er war ein Beispiel, aber heute siehst du ihn schon, er ist schon alles, er packt es nicht mehr. Die ganzen Fitten, die ganzen Kaidul Ada, yani, also ihre Fallen, die sie den Muslimen stellen, die meisten, die haben ihm schon die Beine gebrochen. Er packt es nicht mehr. Er sucht jetzt die Hadithe. Die sind halt sahih. Aber er sucht die Hadithe, wo die Zeit gekommen ist, dass man sich ein bisschen zurückzieht in die Ibadah. Nein, die Zeit ist nicht gekommen. Nein, die Zeit ist nicht gekommen, wallahi. Und wenn wir einen Bruder finden, der nutzen kann, der dieser Umma und dieser Dawa nutzen kann, dann müssen wir ihn wieder rufen. Ich habe einen Bruder übrigens aus Österreich in Medina getroffen. Ich habe ihn persönlich nie gekannt. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen und in Zeitungen und so weiter und so weiter. Ihr kennt ihn. Und ich habe mit ihm geredet, ich habe gesagt, Subhanallah, du hast früher für die Dawa gearbeitet. Und er sagt, wallahi, ich habe mich von allen distanziert. Ich sage, nein, das darfst du nicht machen. Alles, was du für diese Dawa machen kannst, du musst sie machen. Du musst wieder auf die Beine kommen. Und das ist das. Das ist eine Sache, wie du Allah subhanahu wa ta'ala Religion hilfst. Dass du die anderen Brüder ständig ermunterst, dass du sie aufbaust. Ha? Subhanallah. Wie sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Ja, ayyuhan Nabi. Nein. Bekämpfe die Kuffar. Und? Nein, und harri den Mu'minin. Und tu die Gläubigen. Ja. Ja. Sagst, komm, ja, Allah, Allah. Mafi, wacht. Mafi, Zeit zum Schlafen und halas. Ist aus mit dem Schlaf. Wallahi. Ja. Subhanallah, aufbauen. Und das ist das, was wir bis jetzt, inshallah ta'ala, erwähnt haben, so viel ich mich erinnern kann. Stimmt's? Der nächste Punkt, den wir erwähnt haben, ist Tawhidus Sufuf, jetzt inshallah erwähnen. Tawhidus Sufuf wa Islahu al-Akharin. Taib. Was bedeutet das? Tawhidus Sufuf wa Islahu al-Akharin. Das Vereinigen der Reihen, der Saf, der Sufuf. Und das Verbessern der Brüder. Dass du sie verbesserst. Islahul Akharin. Nicht nur die Brüder, sondern alle Muslimin. Alle Menschen. Wir wünschen allen Menschen was Gutes. Wir wünschen ihnen was, dass sie als Muslime sterben. Gegen wen kämpfen wir? Die gegen uns kämpfen. Die gegen Allah kämpfen. Die gegen den Propheten Sassalam kämpfen. Gegen die kämpfen wir. Aber in Wirklichkeit wünschen wir den Menschen, der ganzen Menschheit das Beste. Wallahi. Rib'i bin Amir, als er zu Rustum reingekommen ist, zu dem Kriegsführer der Persier. Persier oder Perser? Perser. Al-Faris. Was ist, die Perser haben gewusst, dass die Araber, das ist ein Volk, das leidet an Hungernot. Und die sind gekommen, um uns anzugreifen. Die größte Macht in dieser Zeit. Wen hat der damalige muslimische Kriegsführer erwähnt? Rabi bin Amir. Ein Sahabi, radiallahu anhu. Ein Mensch mit einem Thaub, also mit einer Jalabia, also das schlechteste Material, was du finden kannst, hat er daraus eine Jalabia gemacht. Und der Rustum, was hat er gemacht? Er hat seine Zelte aufgeschlagen, das Beste, was er hat, hat ein Bett aus Gold gemacht, um ihn Gold, alles Gold. Überall hat er Teppiche und Polster mit Goldnahten, Goldverzierungen aufgestellt, überall. Wenn dieser Beduine aus der Wüste, der mehr hungrig war in seinem Leben als satt, wenn er reinkommt, damit er sagt, nehmen wir was von dieser Dunya und gehen wieder zurück in die Wüste. Das wird uns reichen bis zu unserem Tod. Dass wir weiter so leben, wie wir bis jetzt gelebt haben. Rabi bin Amir kommt rein und will vom Pferd nicht runtersteigen. Will in den Zelt mit Pferd reinkommen. Sagen, das geht nicht. Ich steige nicht vom Pferd runter. Du musst wenigstens die Waffen draußen lassen. Ohne Waffen gehe ich nicht rein. Von meiner Waffe trenne ich mich nicht. Du musst die Waffe da lassen. Er sagt, dann geh ich zurück. Sag, okay, du komm rein. Er kommt rein mit seinem Speer und geht Richtung Rustum und mit dem Speer sticht er die ganzen Polster und die ganzen Teppiche durch. Und kommt rein zu ihm. Einer würde sagen, schau da diesen Bauer. Er kommt ins Parlament mit so einem zerrissenen, wo ist die Krawatte geblieben? Wo ist ein gebügeltes Hugo Boss Hemd? Er kommt rein und zerreißt den Teppich und die ganzen Polster, goldenen Polster, und kommt rein zu ihm. Subhanallah. Was hat sich Rustum gedacht, als er ihn gesehen hat? Allah, der hat Mut. Dass er so reinmarschiert, ganz alleine. Wir können ihn jetzt zerstückeln. Er kommt rein, ganz kalt. Und er fragt ihn, was wollt ihr? Nehmt so viel ihr tragen könnt von Gold und Essen. Ich werde euch anziehen, ich werde euch zum Essen geben. Und geht wieder zurück, von wo ihr gekommen seid. Was sagt Rabbi Imam zu ihm, radiallahu anhu? Wir sind gekommen, um euch von der Sklaverei der Menschen in die Sklaverei, in die Ibadah, von Rabbul Ibad zu führen. Also, dass wir euch von der Sklaverei der Geschöpfe befreien und dass wir euch in die Sklaverei von dem einen Herrscher der Welten führen. Deswegen sind wir gekommen. Wir wollen nichts anderes. Khalid ibn Walid, als sie die Chinesen bekämpft haben. Was sagt er? Nein, die Römer. Was sagt der Khalid ibn Walid? Also die Römer sind auf die coole Tour gekommen, um sie zu verjagen. Das machen sie auch heute immer. Und die meisten muslimischen Miskin fallen immer darauf. Was sagt der Khalid? Also die wollten coole Sprüche klopfen. Wir sind stark, wir wollen... Was sagt der Khalid ibn Walid? Wir haben gehört, dass euer Blut süß ist. Und wir sind gekommen, um uns satt zu trinken. Halas, das bedeutet, es gibt keinen Spaß mit denen, die machen keinen Spaß. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt der Sheikh, wa ta'liful qulub wa jam'ul kalima. Das ist das Motto, das haben wir erwähnt. Ich denke, das haben wir erwähnt in früheren Durus. Worauf eine Jama'ah aufgebaut ist. Auf zwei Sachen. Kalimatu Tawhid wa Tawhidu Kalima. Könnt ihr euch erinnern, das haben wir erwähnt. Auf zwei Sachen ist sie aufgebaut. Kalimatu Tawhid, die Wörter des Tawhids, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wa Tawhid, Tawhidu Kalima. Die zweite Sache ist das gleiche Wort. Wir haben ein Wort, ein gemeinsames Wort. Kalimatu Tawhid wa Tawhidu Kalima. Das kann sich jeder von euch merken. Kalimatu Tawhid sind die Wörter des Tawhids. La ilaha illallah. Wa Tawhidul Kalima ist die Vereinigung des Wortes. Ha? Wir haben das gleiche Wort. Wir sind zusammen. Das, subhanallah. Allah tabarak ta'ala in vielen Ayat und Prophet sallallahu alaihi wasallam verbietet, dass sich die Muslime, dass sie sich streiten, dass sie sich dass sie ständig diskutieren. Warum? Weil das zu Uneinigkeit führt. Das führt, dass wir unsere Kraft verlieren. Das sagt, ich pack's mit denen nicht mehr. Halas, ich gehe meinen Weg alleine. Und er trennt sich von der Jama'ah. Wallahi, das passiert tagtäglich. Er kann mit der Jama'ah nicht arbeiten. Er sieht ein paar Fehler in der Jama'ah. Er arbeitet nicht dran, um das, was wir jetzt gerade erwähnen, Islah, Al-Akharin, arbeitet nicht dran, dass er die anderen, wie sagt man das, verbessert, damit er die Probleme heilt, damit er die Probleme löst mit Koran und Sunna. Er sagt, ich pack's mit denen nicht mehr. Halas, ich gehe meinen Weg alleine. Schnappt sich die Bücher und verschwindet. Und später wirst du sehen, er ist kaputt. Und stark sind nur die, die zusammenbleiben. Ja, warum? Weil die Umma ist wie Bunyan, wie ein Bauten. Wir unterstützen einander, weil wir sind alle, jeder von uns hat Nachisat. Wie sagt man Nachisat? Mängel. Wie? Mängel. Mängel und Sachen, die ihm fehlen. Du hast eine Sache, die dir fehlt. Allahu Akbar, du hast schon einen Bruder, der dir diese Fehler also zudeckt. Diesen Spalt, also diesen freien... Verstehst du mich, was ich meine? Okay. Diese Lücke, Barakalaufik, das ist das Wort, was uns in diesem Vers gefehlt hat. Allahu Akbar, schau. Das beste Beispiel für das, was ich sage, Allahu Akbar. Taib, Wajamul Kalima, dass wir dasselbe, das gleiche Wort haben, dass wir auf demselben sind, auf demselben Glauben, auf demselben Manhaj. Ha? Dann sagt er, Hatta la yanharra fi safinati al-umma man yaghriquha. Warum? Damit auf unseren Schiff, auf Schiff der Umma, nicht jemand einsteigt, der sie morgen untergehen lässt. Du hast einen in die Jamaa reingebracht. Du arbeitest nicht daran, dass du ihm den Din beibringst. Du arbeitest nicht daran, dass du ihn verbesserst. Du hast ihn gelassen, dass er macht. Er macht, was er will. Er bringt ständig Shubuhat in die Jamaa. Ständig bringt er neue Sachen in die Jamaa und macht Teschwisch, macht Probleme, macht Ärger in der Jamaa. Und am Ende ist es die Person, die unten, wie heißt dieser Deck? Nein, Deck ist das oben am Schiff. Das unten. Also der untere Teil des Schiffes. Morgen wirst du ihn sehen. Das ist der das Loch reinbohrt in den Schiff. Ja, und solche Leute gibt es in dieser Umma unglaublich viele. Aber später, bismillah ta'ala, werden wir in den nächsten Punkten sehen, wie können wir uns von denen retten. Al-Bara'a, dass wir uns von solchen Leuten lossagen. Wenn sie nicht den richtigen Weg wollen, raus aus dem Schiff. Nimm dir ein Rettungsboot und verschwinde. Weil wir wollen nicht alle drauf gehen wegen dir. Deswegen, zum Beispiel die Mujahideen, die nehmen nicht jeden in ihre Sufuf, subhanallah. Die nehmen einen, der auf Pepsi aufgewachsen ist, Pepsi Generation. Die nehmen ihn auf, er macht nur Probleme. Die Muslimin waren bis da, die Ibadah war gut, mashallah. Das Verlassen auf Allah war gut. Ihre Überzeugung war stark. Er kommt aus Europa, hier ein Pepsi-Freak. Wallahi, die werden uns fertig machen. Ich habe gelesen, sie haben Bomben, 7 Tonnen. Wenn die fällt, die reißt alles auseinander. Wir haben keine Chance. Schau diese Kalaschnikow, schau, da steht Made in China. Wir können damit nichts anfangen. Und der macht schon Probleme in den Reihen der Muslimin. Deswegen, wo ist der Reisepass? Verschwinde nach Österreich. Oder irgendwo, was weiß ich. Stücke. Er macht Probleme. Deswegen, die Brüder nehmen nicht jeden. Subhanallah. Und Alhamdulillah, das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Also das war der 5. Punkt. Der 6. Punkt. Tarbiyatul jada lil umma. Bi ihya'i suluk al-islami fiha wa qada ala su'i minha. Der 6. Punkt bedeutet, das wahre islamische Benehmen, das schönste Benehmen. Als Aisha radiallahu anha gefragt wurde, wie war das Benehmen vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Was sagte sie? Kana akhlaquhu, kana khuluquhu Quran. Sein Benehmen war wie Quran. Hat den Quran, das war das, subhanallah. Heute gibt es Brüder, die haben den Islam angenommen. Wallahi. Die machen das Gegensatz, was Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte. Oder befohlen hat sallallahu alaihi wasallam. Bashiru wa la tunaffiru. Subhanallah. Kommt zu den Menschen mit einer schönen Botschaft. Tut sie nicht vertreiben. Sie machen das Gegensatz. Die vertreiben sie. Und dann morgen, wenn du einen triffst, der sagt, wallahi, diese Typen, die sind Katastrophe. Der hat sie vertrieben. Er ist schuld, dass die Menschen den Islam hassen. Warum? Er hat den Islam nicht richtig gelernt, an erster Stelle. Zweite Sache, das, was er nicht richtig gelernt hat, hat er auch falsch weitergebracht. Und die Menschen haben das ein schlechtes Bild vom Islam. Aber wir sagen das nicht wegen den anderen. Wir sagen, wir müssen unser Benehmen verbessern wegen uns selber. Weil wenn wir das Benehmen vom Propheten und von Sahaba nicht haben, dann wird es unter uns Probleme geben. Wenn jemand von uns Hasset hat, dann Hasset ist sehr stark mit Akida verbunden. Mit der falschen Akida. Er ist neidisch auf mich. Er ist neidisch auf dich. Warum? Ist nicht Allah subhanahu wa ta'ala der dir das gegeben hat, worauf du neidisch bist? Er ist nicht unzufrieden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wie sagt man das? Nicht Gnade. Bestimmung. Jedes Mal vergesse ich dieses Wort, subhanallah, Bestimmung. Egal, sag Kadr, jeder versteht. Qadr, ey. Er ist unzufrieden, subhanallah. Auf der anderen Seite, Neid. Was gibt es noch für Krankheiten? Also Krankheiten im Herzen. Geiz. Geiz ist einer der schlimmsten der schlimmsten, wallahi, der schlimmsten Krankheiten, die es bei den Muslimen gibt. La hawla lana wa la quwwata illa billah. Und dass man neben dem, also dass wir daran arbeiten, dass wir das wahre Benehmen, den wahren Akhlaq und Soluk al-Islami, dass wir in uns, inshallah ta'ala, erwecken und dass wir lernen, dass wir auf der anderen Seite daran arbeiten, dass wir das von Jahiliyyah, das was geblieben ist, dass wir, inshallah ta'ala, dass wir das alles al-Qada, dass wir es eliminieren. Wie wir schon einmal sagten, ein Bruder ist mashallah in die Moschee gekommen, hat Tauhid gelernt, hat La ilaha illallah gelernt, sein Gebet ist inshallah, mashallah. Ja? Aber er hat den ganzen Inventar aus dem Kaffeehaus hierher gebracht. Das Sitzen, das Stehen, also die coolen Blicke. Er erschreckt die Muslime hier in der Moschee. Er kommt rein, wir müssen alle Angst haben. Das ist die Jahiliyyah von früher. Er konnte das nicht aus seinem Herzen, diese Krankheit rausbringen. Wenn er in ein Kaffeehaus reinkommt, damit er mit so einem coolen Blick und Schritt geht, dass alle sagen, boah, der ist gefährlich. Bei dem muss man aufpassen. Das konnte er nicht. Das ist Jahiliyyah. Und das ist diese Sache, von der wir uns heilen müssen. Definitiv. Natürlich, bei der Dawah gibt es, die Dawah ist eine, wie sagt man das? Amrun wasi, yani, fihi. Weite Sache. Also. Ja, eine weite Sache. Also, die Menschen unterscheiden sich, wie sie Dawah machen. Manche machen Dawah auf eine bestimmte Art und Weise. Manche machen Dawah zum Beispiel, die suchen sich Jungs aus, die ihm ähneln, also wie er früher war in der Jahiliyyah. Zum Beispiel, die haben eine gemeinsame Sache. Dann versucht er ihnen, von dieser Seite zu kommen. Ja? Zum Beispiel, ich kann mich erinnern, viele Brüder waren früher in der Jahiliyyah schon harte Typen. Aber als sie diese Videos aus Tschetschenien gesehen haben, Khattab und Abu Walid al-Ghamidi und Sheikh Abu Hafs, rahimahumullah ta'ala, als sie diese Videos gesehen haben, wie sie durch den Wald marschieren, mit den langen Haaren, und mit dem Gewehr, die haben gesagt, wallahi, diese Härte, auf der wir jetzt leben, das ist Kasperltheater. Das hat mit Härte nichts zu tun, das ist alles Schauspiel, wallahi Schauspiel. Das sind wahre Männer. Und die haben von dieser Seite haben sie den Islam angenommen. Und dann hat Allah denen ihre Gnade erwiesen, dann haben sie begonnen, Islam zu lernen, haben mehr. Manche auf der anderen Seite, sie haben so viel Zulm erlebt in ihrem Leben, so viel Ungerechtigkeit. Dann hat er einen Muslim getroffen und er hat das durch das Gespräch mit ihm, ein wahrer Da'i, ein wahrer islamischer Missionar, hat mit ihm geredet, hat gesehen, der hat in seinem Leben, in seiner Jahiliyyah, in seinem Kufr, viel, viel Ungerechtigkeit erleben müssen. Dann kommt er hin, auf welche Seite? Die islamische Gerechtigkeit. Dann findet er das, was er sein ganzes Leben nie gespürt hat. Jeder hat ihn getreten, gespuckt. Im Islam kommen sie. Ja, ahla wa sahla. Komm. Maschallah. Dann sieht er etwas, was er nie in seinem Leben vorher gesehen hat. Jeder hat ihn gestoßen, gestupft, getreten. Jeder hat ihn. Nein, im Islam hat er. Auf der anderen Seite. Viele Sachen, subhanallah. Viele Sachen gibt es. Oder nicht? Ja. Deswegen sage ich, die Dawah ist eine große Sache. Auf jeden Fall, wir müssen bismillahi ta'ala mit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe, die Krankheiten, die wir mitgenommen haben aus der Jahiliyyah, müssen wir eliminieren, definitiv. Und wir müssen uns was? Den Weg vom Propheten sallallahu alaihi wasallam nehmen in jedem Sinn. In jedem Fall. Nicht nur Härte. Wir haben, als wir in Akida gelernt haben, auf der einen Seite Härte und auf der anderen Seite Gnade, Barmherzigkeit. Und jede Sache dorthin, wo sie hingehört. Du kannst nicht zu einem Kafir barmherzig sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Du siehst, er ist nicht nur ein Kafir, nicht nur einer, der nicht an Allah glaubt, oder der Allah subhanahu wa ta'ala, sondern er ist einer, der den Islam bekämpft mit Feuer und Hadid. Kef, Hadid? Eisen. Bekämpft er den Islam. Wie willst du Gnade zu ihm sagen? Sagt, okay, ich schieße nicht. Dann sagt er, okay, das schieße ich. Nein, das ist so. Bei uns gilt die Regel nicht, wie bei den Christen. Die Kirche hat eine Regel erfunden, die Isa a.s. niemals gesagt hat. Wenn man dir eine klebt, dann gib die andere Wange hin. Stell die andere Wange hin. Im Islam gibt es das nicht. Wenn du eine klebst, dann bekommst du auch eine geklebt. طيب يقول الله تبارك وتعالى وإن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي. Dies ist mein wahrer Weg, also mein Weg, der richtige Weg. فاتبعوه, deswegen folgt diesen Weg, diesen einen Weg. Allah تبارك وتعالى sagte, in hada sirati mustaqima, das oder dies ist mein wahrer Weg. Und er hat hier Al-Mufrad erwähnt. Wie sagt man Mufrad? Einzahl. Ein Weg. Und das ist der eine einzige wahre Weg. Und das ist mein Weg. Deswegen folgt es ihm. وَلَا تَتَّبِيُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Und folgt ja nicht den anderen Wegen. Subul, da hat er, was erwähnt? Mehrzahl. Weil der wahre Weg ist nur einer. Und die falschen Wege sind unzählige Wege. Ihr kennt den Hadith, wo Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mit den Sahaban gesessen ist, hat er im Sand einen Strich gezeichnet. Mit einem Ast, soviel ich mich erinnern kann. Dann hat er von diesem Strich mehrere andere Striche gezogen. Und sagte sallallahu alaihi wasallam, das ist der wahre Weg, Siratul Mustaqim. Und diese anderen Wege, am Ende jedes Weges steht ein Shaitan, ein Tagut, der die Leute zu sich ruft. Alle diese Wege, egal welcher Weg das ist, nimm jeder Weg, der nicht der Weg vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, egal welcher das ist, die sind. وَلَا تَتَّبِيُوا سُبُلُ. Und folgst nicht diesen Wegen. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. Und dass euch am Ende diese Wege von dem wahren Weg, wie sagt man das? Irreführen also. Ja? Abweichen. Deswegen der eine wahre Weg. Es gibt nicht tausende Wahrheiten. Wenn jemand zu euch kommt und sagt, die Wahrheit ist nicht eine. Es sind zwei Wahrheiten. Nein, das stimmt nicht. Nur eine ist Wahrheit. Wenn ein Alim Ijtihad macht und Fehler macht, er wird von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt mit einem Lohn, mit einem Preis. Aber wann? Wer darf das machen? Ein Alim, der Ilm hat. Mujtahid. Aber wir sagen trotzdem, er hat einen Fehler gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala wird inshallah belohnen für seine Ehrlichkeit. Aber das ist ein Fehler und den nehmen wir nicht an. Und wir dürfen, egal um welchen Scheich es sich handelt, wir dürfen nicht seine Fehler verteidigen. Wir müssen sein Fehler müssen wir beweisen. Egal um was es nicht beweisen, sondern zugeben. Sein Fehler müssen wir zugeben. Das ist ein Fehler. Weil wenn du sagst, nein, subhanallah, du kannst sagen, wir dürfen den Scheich nicht beschimpfen oder nicht beleidigen. Er hat Ijtihad gemacht. Er hat nach seinem Wissen über eine bestimmte Sache gehandelt. Und inshallah ta'ala, wenn er ehrlich zu Allah tabarak ta'ala war, sein Preis ist bei Allah. Allah wird subhanahu wa ta'ala niemanden Unrecht tun. Aber das ist ein Fehler. Halas. Und das war's. Allah wird dich nicht mehr als das. Allah subhanahu wa ta'ala verpflichtet dich nicht. Mehr als das, dass du sagst, er ist ein Hund und er ist ein Schwein und er ist ein was weiß ich was noch. Allah hat dich nicht dazu verpflichtet, dass du das machst. Außer wenn es sich um eine Person handelt, die tatsächlich den Islam bekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Heute zum Beispiel, wenn jemand meint, der es hören würde, von Mubtadiyan, die übertreiben, die werden sagen, dieser Typ ist Feind von Allah und von seinen Propheten. Warum? Warum? Weil ich nicht das erzähle, was sie erzählen. Subhanallah. Weil ich nicht in meinem Dars das gesagt habe, was die sagen. Dann bin ich gleich sofort Feind von Allah und von seinen Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Das ist wallahi der wahre, das ist einer dieser Wege, den die Nabi sallallahu alaihi wasallam von diesem wahren Weg gezeichnet hat. La haula wa la quwwata illa billah. Und wir sind nicht so. Wir sagen die Wahrheit über jeden, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagt, wir machen nicht Takfir über die Takfir über uns machen. Sollen sie es machen. Und das ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der, der den Menschen am Ende, bi'iznillahi ta'ala, bei dem die Menschen am Ende Rechenschaft ablegen müssen. Ja. Wir machen nicht Takfir über die Takfir über uns machen. Wir machen Takfir über den, der den Takfir verdient hat. Mit Beweisen von Koran und Sunna. Das ist unsere Waage, das ist unser Richter, der zwischen uns richtet. Und wir sind alle verpflichtet, uns, wie sagt man das? Unterzuwerfen. Zu unterwerfen. Uns zu unterwerfen. Wem? Koran und Sunna, Habibi. Koran und Sunna. La hawla wa lana wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, auch wenn wir manche dieser Sachen erwähnt haben, inshallah ta'ala, das spielt keine Rolle. Auf jeden Fall. Wir hören inshallah ta'ala hier auf. Ha? Was sagt ihr dazu? Das ist der sechste Punkt. Der siebte Punkt, über den werden wir das nächste Mal reden. Und das ist der Punkt, Ihya ruhil jihad fi sabilillah wa iadad an-nufus lidhalik. Das Erwecken, das Erleben der Ruhul Jihad, kefikul? Seele des Jihads, der Geist des Jihads in Erwecken bei den Muslimen und das Bereiten, Vorbereiten für diese Sache. Warum? وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَا عَدُّ لَهُ أُدَّ. Und auf der anderen Seite, Infiru, geht raus und kämpft. خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِكُمْ أَنْفُسِكُمْ. Geht's raus aus euren Häusern und kämpft auf Allah subhanahu wa ta'ala Weg. Egal ob ihr schwach oder stark seid, egal ob ihr alt oder jung seid, geht's und kämpft mit eure bi'anwalikum wa anfusikum fi sabilillah und kämpft auf Allah subhanahu wa ta'ala Weg mit eurem Eigentum und eurem Leben. Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt dir zuerst eine Sache, dann sagt er dir eine andere Sache. Illam tanfiru yu'adhibukum adhaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a. Wenn ihr zuerst sagt er dir, geh raus und kämpfe. Und dann sagt dir Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr nicht in den Kampf zieht, illam tanfiru yu'adhibukum adhaban alima. Er wird uns einen mit einer schmerzhaften Strafe bestrafen. Und euch wird er mit einem anderen Volk umtauschen. Und ihr werdet ihm nichts tun können. Ihr werdet nichts. Kann jemand Allah was tun? Niemand. Aber Allah kann was tun. Er wird euch umtauschen. Ha? Mit wem wird er euch umtauschen? Er wird ein anderes Volk bringen, die ihn lieben und die er liebt. Azillatin ala al-mu'minin, aizzatin ala al-kafirin. Die werden erniedrigt gegenüber den Muslimen handeln. Aizzatin ala al-kafirin. Und die werden stolz gegenüber den Kuffar sein. Yujahiduna fi sabilillah, wa la yakhafuna lawmata la'im. Auf Allah subhanahu wa ta'ala Weg werden sie Jihad machen und die werden auf niemanden Rücksicht nehmen. Ja? Inshallah, wir werden, wo wir bei diesem Punkt sind, inshallah, werden wir diese Mesela ein bisschen mehr zum Leben erwecken, wie es in Allah. Wa hiya, ala wa hiya, Mas'alatul Jihad fi sabilillah. Taib, ayuha al-ikhwa, as'alullah tabarak wa ta'ala an yakfir li wa lakum wa li sa'ir al-mu'minin. As'alullah tabarak wa ta'ala an yansur ikhwanan al-mujahideen wa في كل مكان وأن ينصر المسلمين حيثما كانوا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمني وأن يرحمني لي الخاصة ولجميع المؤمنين عامة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هداة المهتدين. بارك الله فيكم يا أهل الإيمان. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und euch verzeiht. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und euch verzeiht. بثوري.